نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم. Wir haben jetzt schon einiges über dieses Phänomen des Nifaqs gelesen, über die Munafiqin, die Heuchler. Wir haben in Surat al-Baqarah einiges über sie gelesen, über ihre Eigenschaften. In Surat al-Nisa, der Umgang mit ihnen, wie sind sie, was sind ihre Eigenschaften. Und jetzt wieder in Surat al-Tauba, schon seit einigen Ayat, lesen wir über ihre Eigenschaften und wie mit ihnen umzugehen ist. Ja, und es gibt sogar eine Sura, die Al-Munafiqun, die Heuchler genannt wird, wo es quasi in der ganzen Sura eigentlich dann auch themenmäßig oder der größte Teil um deren Eigenschaften, um deren Verhaltensweisen geht. Die Frage ist, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala so viel über dieses Phänomen, über diese Menschen, über deren Eigenschaften erwähnt? Wir wissen, Nifaq ist eine Herzenssache. Äußerlich gesehen waren das Muslime und sind Muslime. Und Nifaq kann auch nur teilweise vorhanden sein. Das heißt, wahrer Iman ist da, aber Eigenschaften des Nifaq sind auch da, wie es im authentischen Hadithen auch heißt. Und äußerlich ist das also nur an den Eigenschaften dann vielleicht erkennbar, aber letztlich dürfen wir trotzdem über keinen sagen, oh, der ist ein Heuchler oder das ist eine heuchlerische Eigenschaft. Ja, das ist uns nicht erlaubt, das hat der Prophet s.a.w. auch nicht mit den Menschen, ist da nicht mit den Verfahren. Diese Menschen haben offiziell als Muslime unter den Gläubigen in deren Gemeinschaft gelebt. Also warum wird das so viel erwähnt? Und in der Basis ist es so, und prinzipiell, um uns einen Spiegel vorzuhalten. Ja, Iman haben wir ja schon angenommen, deswegen liest man den Koran. Das heißt, die Gefahr des Kufrs ist bestimmt irgendwo auch noch da, aber ja, sie ist erstmal vermieden worden. Aber da ist dann diese dritte Sache, diese dritte Gefahr noch da, die Nifaq, die Heuchelei, die vielleicht manchmal ein wenig zu wenig durchleuchtet wird und sich ein wenig, sich zu wenig davor geschützt wird. Und wir haben jetzt erfahren und werden auch noch lesen, dass Allah den Munafiqin besonders zürnt. Ja, ihre Strafe ist noch schlimmer als die Strafe der, der Kuffar, der Verleugner. Die Munafiqin sind fiddarkil asfali minan nar, die sind im untersten, der untersten Ebene, der untersten Stufe des Höllenfeuers. Für sie gibt es Erniedrigung, die Strafe des Feuers, etc., etc., alles, was wir schon gelesen und noch lesen werden. Also wie sind diese? Ja, wir sollten wirklich alle uns bemühen, wirklich schon eine Checkliste zu machen. Warum? Um uns selber darin zu sehen und um uns zu reinigen von gegebenenfalls Eigenschaften, die noch in uns vorhanden sind. Und in jedem von uns sind Eigenschaften vorhanden. Keiner der Menschen ist davon frei. Ja, jetzt nur ein paar, damit ihr eine Idee bekommt, wie diese Checkliste zum Beispiel aussehen kann. Wenn sie was für Allah tun, die Munafiqin, dann tun sie es schwerfällig. Und sie halten fest und sind schwer, lassen sie sich senken zum Diesseits. Es fällt ihnen sehr schwer, das Diesseits zu lassen. Sie tun Gutes, aber sehr zögerlich. Und am besten macht ihr diese Checkliste auch in der Ich-Form. Ja, tue ich zögerlich Gutes. Genauso kreiere ich Chaos, Unordnung und sehe Zweifel unter den Menschen. Komme ich faul und schwerfällig zum Gebet? Will ich eher den Leuten gefallen als Allah? Gebe ich ungern Almosen und mache mich lustig über Angelegenheiten der Religion? Kritisiere ich die Muslime, die über mich Autorität haben, in welcher Form auch immer? Wenn ich kritisiert werde oder aufmerksam gemacht werde auf einen meiner Fehler, versuche ich dann Ausreden zu finden und die Schuld von mir zu weisen und genau das Gegenteil zu behaupten, nämlich dass ich ja nur Gutes vorgehabt und nur Gutes tun würde. Bin ich hochmütig im Umgang mit anderen Menschen? Das heißt, verachte ich sie, schaue ich auf sie herab und all diese Eigenschaften. Ja, und so sollte man wirklich, das sollte, der Tipp hätte von Anfang an schon euch gegeben werden sollen, wir müssen alle den Koran auf diese Art und Weise lesen. Immer uns fragend, wo stehe ich? Ja, egal was ihr gerade lest, immer diese Frage, wo stehe ich? Denn letztlich der Koran ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, für uns selber. Wenn er für uns nicht Rechtleitung ist, dann für wen lesen wir ihn dann? Ja, und dann gibt es auch diese viele Überlieferungen, alle in den authentischen Hadith-Sammlungen zu finden. Zum Beispiel Hudhaifa bin al-Yaman war ein Gefährte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, radiallahu an. Und das war ein Gefährte, dem der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, einige Namen der Munafiqin anvertraut hatte. Ja, das war also der Hüter des Geheimnisses des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Man sagt, das waren ca. 82 Namen, deren Identitäten dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, durch die Offenbarung Allahs berichtet wurden. Sie wurden aber nicht publik gemacht. Ja, wegen vielen Gründen, unter anderem, weil viele derer Verwandten aufrichtige Muslime waren und die wollte man nicht so bloßstellen. Dann hätte das auch zu einem unnötigen, weil es zu keinem Guten geführt hätte, zu keinem Nutzen geführt hätte, zu einem unnötigen Zwist in der Gesellschaft geführt, eine Uneinigkeit in der islamischen Gemeinschaft. Ja, also der Nutzen war wenig davon, aber trotzdem, um vor Schaden und gewisse Schäden einzuschränken, wurden sie einem Gefährten dann anvertraut. Hudhayfa bin al-Yaman, die Namen, die dem Propheten s.a.w. durch Wahi offenbart worden waren. Umar radiallahu an, über den wir alle wissen, dass er einer der prominentesten und der rechtschaffensten Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Er war der zweite Khalifa, er hatte eine große Stellung, er war von der engeren Gesellschaft des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Er kam zu Hudhayfa radiallahu an und pflegte ihn zu fragen oder fragte ihn, dass ich bitte dich bei Allah, bin ich einer von ihnen? Bin ich einer von den Munafiqin, von den Heuchlern, deren Namen der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir anvertraut hat? Und da sehen wir also diese Einstellung der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ja, diese Sorge um ihr eigenes Wohl, um ihre eigene Gläubigkeit, um ihre eigene Aufrichtigkeit, ja, diese Sorge, dass sie bei Allah wirklich Zufriedenheit finden würden. Ja, die sich um sich selbst kümmern, würden wir vielleicht auch ein bisschen sagen. Das war sehr stark bei ihnen vorhanden. Da gibt es eine andere Aussage bei Sahih al-Bukhari, dass Ibn Abi Mulaika, zwar ein Tabi'i, der sagt, dass ich habe 30 von den Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gekannt und jeder von ihnen fürchtete den Nifaq für sich selbst. Jeder von ihnen fürchtete den Nifaq für sich selbst und daran sehen wir schon, dass eine von vielen Aussagen, wie die allgemeine Einstellung, die allgemeine Art und Weise mit diesen Informationen, wie sind die Munafiqin, was sind ihre Eigenschaften, ja, wie mit diesen Informationen umgegangen wurde, ja, und zwar durchleuchtete man sich selber auf diese Eigenschaften hin und reinigte sich und versuchte Allah gereinigter näher zu kommen. Gut, da kommen wir zur heutigen Lektion, Lektion 11, Sura At-Tauba, ab Vers 94. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ. Sie werden sich bei euch entschuldigen, wenn ihr zu ihnen zurückkehrt. Sag, entschuldigt euch nicht. Wir werden euch doch nicht glauben. Allah hat uns ja vor den Nachrichten über euch kundgetan. Allah wird euer Tun sehen und auch sein Gesandter. Hierauf werdet ihr zum Kenner des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht werden und dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Ja, wir sind also immer noch im Kontext von der Schlacht von Tabuk. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war mit der Armee unterwegs zurück von diesem Ort Tabuk und es war ein großer Erfolg, dieser Kriegszug, nämlich ohne Kampfhandlung, durch Schließen einiger Verträge konnte die muslimische Armee wieder zurück nach Medina gehen. Das war ein großer Erfolg für den Islam, für die muslimische Armee, für die islamische Gemeinschaft. Und auf dem Rückweg wurde der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam schon mal vorbereitet. Die Munafiqin waren ja mehrheitlich nicht mitgegangen auf diesen Kriegszug, wie wir schon gelesen haben. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wurde jetzt von Allah also vorbereitet, dass nun wirst du zurückkehren und sie werden dir Entschuldigungen vorbringen. Ja, deswegen und deswegen konnten wir nicht mit und dies und das. Und das werden falsche Entschuldigungen sein, Ausreden sein. Und die Tatsache, dass Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, dass Allah wird euer Tun sehen, also euer Handeln. Ja, und er wird euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Das ist also quasi die Heilung des Nifaq, dass Taten müssen praktiziert werden, rechtschaffene Taten. Alleine reden und reden zu schwingen nicht, nützt nichts. Es verändert nicht den Zustand des Herzens, sondern, wie heißt es im Koran, innal hasanat yudhibna sayyi'at, das wahrlich die guten Taten lassen die schlechten Taten verschwinden. Ja, also die guten Taten müssen praktiziert werden und das heilt dann auch die Krankheit des Nifaq, wenn sie natürlich aufrichtig praktiziert werden. Sie werden euch bei Allah schwören, wenn ihr zu ihnen zurückgekehrt seid, damit ihr von ihnen ablasst. So lasst von ihnen ab, denn sie sind ein Greuel. Ihr Zufluchtsort ist die Hölle als Lohn für das, was sie erworben haben. Also sie schwören, nämlich was? Dass sie ja wahrhaftig seien, dass sie ja legitime Entschuldigungen hätten, dass sie ja wirklich gewollt hätten. Und all das, was sie geschworen haben, um ja vor den Muslimen und deren Argwohn sicher zu sein. Sie schwören euch, damit ihr mit ihnen zufrieden seid. Und wenn ihr auch mit ihnen zufrieden seid, so ist Allah doch nicht zufrieden mit dem Volk der Frevler. Ja, das heißt also auch, wenn die ganze Welt mit einem zufrieden sein sollte und wir sind berühmt und gepriesen und in den Augen jedes Menschen sind wir ein Sternchen. Ja, aber wenn Allah mit uns nicht zufrieden ist, dann ist all dies nichts wert. Ja, und das macht den Gläubigen auch unglaublich stark und unglaublich, wir sagen nicht selbstbewusst, sondern wir sagen gottesbewusst. Ja, dass er nämlich weiß, dass dort, wo Allahs Zufriedenheit ist, dort ist er fähig, alles zu tun und alles auszuhalten. Und die Zufriedenheit der Menschen ist ihm dagegenüber nichts wert. Wir erfahren also, dass es in diesem Kriegszug vor allem dreierlei Leute gab. Und das ist eigentlich übertragbar auf alle Lebenssituationen. Gibt es meistens diese drei, ja, mehr oder weniger Arten und Weisen zu reagieren, zu agieren. Die einen, die sofort bereit, gerne bereit und vorangeschritten sind und mit dabei waren. Und dann die anderen, die zwar auch aufrichtig und gerne mitgegangen wären, aber die keine Mittel hatten oder keine Möglichkeit hatten. Aus welchem Grund auch immer. Da gibt es eine persönliche Entschuldigung, weil man nicht in der Lage ist. Dann gibt es eine, man ist selber zwar körperlich in der Lage, aber es gibt keine äußerlichen Mittel, wie kein Reittier oder keine Möglichkeit zu reisen. Ja, gibt verschiedene Arten, verschiedene Entschuldigungen. Und dann gab es die Dritten, die keine wirkliche Entschuldigung hatten und nur wegen Mangel an Bereitschaft und wir können vielleicht sagen auch an Schwerfälligkeit nicht mit wollten und die falsche Entschuldigungen vorbrachten. Und es ist Allahs Barmherzigkeit, dass er die ersten zwei Gruppen gleichgesetzt hat und frohe Botschaft für beide von ihnen erklärt hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem authentischen Hadith, dass wahrlich in Medina gibt es eine Gruppe von Menschen, Aqwamen heißt es im Hadith, dass inna bil Madinati Aqwamen ma qata'atum wadiyan, ihr seid durch kein Tal, seid ihr durchmarschiert, durchgegangen und ihr reist nicht auf der Erde umher, außer dass sie mit euch sind. Und die Menschen sagen, qalu wa hum bil Medina, ja Rasulullah, also die sind auch in Medina, wie können die mit uns sein? Und er, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, na'am, aber eine Entschuldigung, also ja, sie sind in Medina, aber sie sind mit euch, weil eine Entschuldigung, und zwar eine legitime, sie zurückgehalten hat. Ja, und wenn diese Entschuldigung nicht gewesen wäre, dann wären sie mitgekommen. Das heißt, wenn die Niyya aufrichtig ist, dann ist man in der Belohnung mit denen, die wirklich vor Ort die Tat ausführen. Und das ist eine unglaublich große Barmherzigkeit von Allah und eine große Lehre auch für uns, dass solange wir gesund sind und in der Lage sind und viele vielleicht auch noch jung sind und noch nicht so viel Verantwortung haben, dass wir diese Zeit auch in gute Taten investieren, Ibadah machen, lernen, was auch immer einer von uns die Pflichten sowieso erledigen will und darüber hinaus an freiwilligen Taten noch ihm möglich ist. Und dann, wenn irgendwann diese Möglichkeit nicht mehr da ist, wegen Alter, wegen Mangel an Gesundheit, wegen zu viel Beschäftigung mit anderen Dingen, Verantwortlichkeiten, die auf der Schulter manchmal einfach lasten, ja, dann schreibt Allah vielleicht an einem die Belohnung dafür gut. Warum? Weil man, als man noch in der Lage dazu war, man diese Taten getan hat. Ja, deswegen wenigstens Gutes wollen, die Absicht schon mal haben, damit man wenigstens zur zweiten Gruppe gehören kann und nicht zur dritten Gruppe gehört, die Allah streng verurteilt hat. Die gerade in dieser sensiblen Situation, wo es wirklich nötig war, dass alle mitgehen würden und wenigstens Bereitschaft gezeigt hätten, wo sie die Muslime wirklich, ja, wir können sagen, im Stich gelassen hatten. Ab dieser Aya wird jetzt eine andere Art von Nifaq auch wieder angesprochen. Und zwar geht es um die Beduinen, die Wüstenaraber, die außerhalb der städtischen Gemeinschaft wohnten, in der freien Wildnis wohnten und die aufgrund dieser Lebensart und dieses Lebensstils gewisse Eigenschaften einfach inne hatten. Und diese Eigenschaften sie dann leichter Dinge tun ließen oder Einstellungen haben ließen, als die Menschen, die in einer zivilisierten Gemeinschaft leben, in einer städtischen Gemeinschaft leben, wo einfach andere Fertigkeiten und eine andere Umgebung vorhanden ist. Die Wüstenaraber sind mehr ungläubig und heuchlerischer und es passt eher zu ihnen, dass sie die Grenzen dessen, was Allah auf seinen Gesandten als Offenbarung herabgesandt hat, nicht kennen. Und Allah ist allwissend und allweise. Unter den Wüstenarabern gibt es auch manche, die das, was sie als Spende ausgeben, als erzwungene Zahlung ansehen und für euch die Schicksalswendungen abwarten. Gegen sie wird die böse Schicksalswendung sein. Allah ist allhörend und allwissend. Und unter den Wüstenarabern gibt es aber auch manche, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und das, was sie als Spende ausgeben, als Mittel der Annäherung zu Allah ansehen und auch die Gebete des Gesandten. Es ist sicherlich für sie ein Mittel der Annäherung zu Allah. Allah wird sie in seine Barmherzigkeit eingehen lassen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. In einem Hadith bei Sunan al-Tirmidhi heißt es, dass man sakana al-Badiya jafa, dass wer in der freien Wildnis, al-Badiya ist in der Wüste, in der freien Wildnis, also fern an Beduinenleben lebt, der wird hart. Ja, das ist also, das bringt dieses Leben einfach mit sich aufgrund der freien Wildnis, aufgrund der Umgebung, des Lebensstils, dass man einfach auch mehr Härte benötigt und dadurch auch hart wird. Ja, man hat mit Gelehrsamkeit, mit Schriftkundigkeit, mit der feinen Art der Gesellschaften hat man nichts zu tun. Ja, und deswegen ist einfach eine der Umgebung angepasste, wir können vielleicht sagen Grobheit, die sich dann dementsprechend entwickelt. Ja, das ist heute, wir haben alle wahrscheinlich mit Beduinen jetzt nicht mehr so viel zu tun, obwohl es die auch noch gibt und die leben auch. Aber wir können vielleicht auch nachvollziehen, dass Menschen, die in sehr groben oder härteren Umständen aufwachsen, sei es wegen dem Ort, wo sie wohnen oder den Umständen, in denen sie aufgewachsen sind, dass die auch gewisse Eigenschaften entwickeln, die sie auch grob und manchmal auch hart und raubeinig sein lassen. Ja, und das ist einfach auch natürlich und man kann die Menschen auch nicht von Grund auf immer verändern und gewisse Eigenschaften bringt das nun mal mit sich. Und weil die Wüstenaraber so waren, deswegen wird dann auch einerseits ihr Nifaq erwähnt und ihr Mangel an Wissen über die Grenzen von Allah und dass sie dann, weil das Dien-Bewusstsein nicht so tief in sie eindringt, dann verstehen sie nun mal auch Gebote wie das Spenden und Ausgeben, so wie eine Strafzahlung, ja, weil sie einfach kein Bewusstsein darüber haben. Umso mehr erkennt Allah dann aber an, in der Ayah 99 dann, dass für sie, es gibt auch manche unter ihnen, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und das, was sie als Spende ausgeben, als Mittel der Annäherung zu Allah ansehen, ja, deren wenig wird dann auch schon von Allah als viel gewertet. Warum? Weil sie in bestimmten Umständen leben und deren wenig Gläubigkeit oder Gläubigkeit wird von Allah dann auch wirklich anerkannt. Ja, für uns gilt auf jeden Fall wieder, wir fragen uns, wo stehen wir? Fallen uns auch bestimmte Sachen wirklich sehr schwer? Wie sind wir von Natur aus? Wo stehen wir? Ja, das ist wirklich wichtig, damit wir auch Lehre aus dem Koran und aus dem, was wir lesen, gemeinsam ziehen. Die vorausgeeilten Ersten, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, die vorausgeeilten Ersten von den Auswanderern und den Helfern und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Und er hat für sie Gärten bereitet, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Das ist der großartige Erfolg. Ja, Muhajirin und Ansar, die Auswanderer und die Helfer, das sind zwei Gruppen in der Geschichte des Islam, in der historischen Zeit von Al-Islam, in der Entwicklung von Islam. Aber das sind auch zwei Phänomene. Der Muhajir ist derjenige, der das verlässt, was Allah verboten hat. Ob das jetzt in der Handlung allein ist oder das mit dem Ort auch zu tun hat oder in seiner Arbeit ist, das kann sehr variieren, je nachdem natürlich, wie viel Opfer darin ist, desto mehr wird das von Allah belohnt. Und der Ansar, die Helfer, das sind diejenigen, die unterstützend, Hilfestellung leistend für den Dien und für die Leute des Dien da sind. Ja, das sind also zwei vorbildliche Arten und Weisen, den Dien zu leben, für den Dien da zu sein, für die Religion alles, was möglich ist, zu geben. Und hier wird gesagt, dass die als erstes voran und vorausgeeilt sind, die haben Allahs Wohlgefallen. Der Stempel ist da, Allah hat Wohlgefallen an ihn und sie haben Wohlgefallen an Allah. Aber, und das ist Allahs Barmherzigkeit, er erwähnt auch die, die ihnen auf die beste Art und Weise nachfolgen. Mit denen ist Allah auch zufrieden. Ja, und das heißt, die Sache ist noch nicht vorbei, können wir sagen. Es ist nicht schon das letzte Urteil gesprochen und man kann jetzt keine Chance mehr, dass man zu ihnen gehört, sondern Allahs Barmherzigkeit erweitert das für andere Zeiten, für alle Zeiten aus und sagt, wer ihnen folgt auf diese Art und Weise, wie sie gelebt haben, so wie er kann, versucht beiden Arten zu leben, beiden Phänomenen gerecht zu werden und auch seinen Anteil zu tun, Allah wird auch mit ihm zufrieden sein. Jetzt wird es wieder über die Munafiqin gehen. Also ihr seht schon, es gibt viele Aussagen über die Munafiqin. Ja, weil das natürlich auch, wir lesen hier über die Zeit, wo in Medina eine islamische Gemeinschaft unter der Autorität des Islam, also als Staat, als staatliche Gemeinschaft quasi, zusammengelebt hat. Und Allah berichtet uns hier quasi über die Zeit, die für uns die beste Zeit überhaupt gewesen ist. Die Zeit unter dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, und zwar nicht in Unterdrückung, sondern relativ machtvoll zu leben. Und trotzdem, Allah sagt dir das, nein, trotzdem gibt es Prüfungen, und zwar dann innerhalb der Gesellschaft. Ja, das ist also eine sehr realistische und sehr auf den Boden der Tatsachen haftende Einstellung zum Leben, dass nein, es ist alles gerade so, wie es besser nicht sein kann. Aber trotzdem, schaut mal, Menschen sind Menschen und hier gibt es immer noch ein Problem. Und für uns ist wichtig, dass wir uns immer wieder fragen, bin ich ein Teil des Problems oder bin ich vielleicht die Lösung? Ja, das ist etwas, was wir uns immer wieder fragen sollten. Unter den Wüstenarabern in eurer Umgebung gibt es Heuchler und auch unter den Bewohnern von Al-Madina, die in der Heuchelei geübt sind. Du kennst sie nicht, aber wir kennen sie. Ja, dieser Teil der Aya wird auch als Beleg dafür genommen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nicht alle Namen der Munafiqin kannte, sondern halt die, die ihm durch Offenbarung gegeben wurden. Aber wir kennen sie, wir werden sie zweimal strafen und hierauf werden sie einer gewaltigen Strafe zugeführt werden. Ja, das ist wieder eine der vielen Aussagen, diese besondere Unzufriedenheit, dieser besondere Zorn von Allah über die Munafiqin, zweimal im Diesseits und im Jenseits, nämlich in der nach dem Tod im Barzach, in dieser Zwischenzeit zwischen Tod und Auferstehung, werden sie bestraft und dann im Jenseits, am Tag der Auferstehung, sowieso die gewaltige Strafe. Allah möge uns bewahren. Und es gibt andere, die ihre Sünden bekennen. Sie haben eine rechtschaffene Tat mit einer anderen Bösen vermischt. Vielleicht wird Allah ihre Reue annehmen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Ja, also solche gibt es dann auch wieder. Ja, also wir sehen, wie fein diese Unterschiede auch sind, wie vielfältig diese Phänomene auch sind. Es gibt Teil von Nifaq, es gibt kompletten Nifaq, es gibt ja im Herzen nur Kufr und äußerlich nur eine Schale von Islam. Dann gibt es aber andere, wo Aufrichtigkeit vorhanden ist, aber man tut Gutes und man tut auch Böses. Und das gab es alles schon zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ja, was können wir dann hier nach so einer langen Zeit von unseren Gemeinschaften erwarten? Man sagt auch in der Auslegung, dass ein Gefährte, als die Armee losging nach Tabuk, da blieb er zurück und ging noch einmal in seinen Garten und aß noch mal ein paar Datteln und dachte sich, ich werde bald hinterherreiten und dachte sich und dann kam ihm auf einmal der Gedanke, dass nein, wenn ich jetzt hier sitzen bleibe, dann bleibe ich ja vielleicht zurück. Und los ging er, holte sein Reittier und ritt schnell los und holte die Armee ein. Ja, aber die anderen waren ja schon jetzt die Sabirun, die Vorangehenden, aber er holte sie noch ein. Und das ist wirklich, das sind jetzt wieder historische Begebenheiten, aber beides sind wieder auch Phänomene, Arten und Weisen, mit der wir unser Leben leben können. Manche von uns, Allah möge uns alle so machen, die sind bei Bedarf, ja, die Moschee soll sauber gemacht werden, eine Sache soll organisiert werden, eine Hilfsorganisation soll, wie sagt man, man soll Spenden sammeln, was auch immer, an einer guten und allgemein wohlfördernden Tat. Manche sind direkt da, sind pünktlich, tun, was getan werden muss und fertig. Die anderen, die machen erstmal was anderes und gehen mal hier und gehen mal dahin und tun sich ein bisschen schwer, aber letztendlich kommen sie dann doch. Ja, und Allah ist sehr gerecht und der Lohn derer, die vorauseilen und die zum Wohlgefallen Allahs laufen und rennen, können wir schon sagen, deren Lohn ist bei Allah dann auch schnell gegeben. Ja, und zu den anderen sagt Allah dann, ja, es mag sein, so wie ihr gewartet habt, nun wartet auch ihr ab. Ja, es ist gut, dass ihr trotzdem noch dabei wart, aber es ist nicht dasselbe wie die, die voran und vorauseilen und zu den Sabirun, Sabirun gehören. Ja, und das ist aber trotzdem eine Barmherzigkeit von Allah, dass er diese natürlich nicht verurteilt, das ist ja wahrscheinlich die Mehrheit der Menschen, die so ist, die Gutes mit Bösem vermischen, sondern er gibt ihnen auch noch eine Lösung. Ja, und diese Lösung sollten wir auch praktizieren. Wenn mal irgendwann mal in unserem Leben wir etwas verspätet oder knapp tun oder ja, ein bisschen schwerfällig tun, Gebet, eine Verpflichtung, ein Versprechen, was auch immer, was sollen wir tun? Wir sollten Almosen geben. Wie heißt es im Koran? Vielleicht wird Allah ihre Reue annehmen. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Und dann heißt es, nimm von ihrem Besitz ein Almosen, mit dem du sie reinmachst und läuterst und bete für sie. Denn dein Gebet ist für sie eine Beruhigung. Allah ist allhörend und allwissend. Ja, als Almosen geben, spenden, als ein Heilmittel, ein Mittel, um sich zu reinigen und zu läutern. Ja, das ist hier die Barmherzigkeit von Allah. Er sieht unser Problem, er benennt es und bietet uns selber dann die Lösung an für etwas, was nur uns selber alleine nützt. Wissen Sie denn nicht, dass Allah es ist, der die Reue von seinen Dienern annimmt und die Almosen nimmt und dass Allah der Reue annehmende und barmherzige ist? Ja, also Sadaqa, Tauba machen und vor allem Sadaqa reinigt also die Seele und mehrt noch das Gute darin, weil hier kommen zwei Wörter vor. Einerseits tutahhiruhum, du reinigst sie und dann watuzakihim, du läuterst sie. Und tuzaki, teskia sagt man auch für etwas mehren, etwas pflegen. Also einerseits das Reinigen und andererseits das Pflegen und Mehren von dessen, was dann gereinigt und gut da ist. Ja, und das wissen wir alle, dass wenn man etwas Gutes tut, vor allem Spenden ist eine solche Tat, aber jede gute Tat ist so, aber vor allem Spenden, wenn wir etwas Gutes tun, dann wird die Motivation und der Wille und diese Ruhe, die auf einen kommt, dass man noch mehr Gutes tun möchte. Eine gute Tat öffnet die Tür zu einer anderen guten Tat und das ist, was Allah uns hier sagen will, das tut Gutes und das wird das Gute in euch noch mehren und pflegen und zum Wachsen bringen und ihr werdet weiter Gutes tun. Was wir hier auch sehen, dass wenn eine gemeinschaftliche Arbeit getan wird, dann wird hier durch das Beispiel des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, uns auch beigebracht, dass die Führungsperson, die Führungspersönlichkeit, sollte auch die halt Gutes mit Bösem vermischen und mal auch ein bisschen zu spät sind oder mal ein bisschen schwerfällig etwas tun, aber sie tun es letztendlich doch, dass man diese dann auch nicht verachten soll oder von sich trennen soll, sie als schwach und als nutzlos betrachten soll, sondern nein, Menschen sind so, Aufrichtigkeit ist aber auch vorhanden, man soll Dua für sie machen und sie mithalten und sie nicht Scheitan übergeben, indem man sie von sich trennt und sie verachtet und sie ihre Leistungen, die sie ja dann doch letztendlich tun, nicht anerkennt. Ja, diese Härte hat Allah nicht geboten, sondern nein, halt sie an dir und schaut mal, letztendlich, äußerlich betrachtet, derjenige, der schwerfällig was tut, aber dennoch tut, und der Munafik, der auch spendet, aber auch ungern spendet, rein äußerlich betrachtet, für den, der außen steht, ist beides in der Handlung gleich. Aber bei Allah macht es solche Unterschiede. Jetzt für den, der äußerlich das betrachtet, für den gilt, dass er beide erstmal gleich behandelt. Weil wir kennen die Herzen nicht. Wir wissen nicht, ob in seinem Herzen nur Schwerfälligkeit und Hass für den Islam vorhanden ist oder Schwerfälligkeit und ein bisschen Trägheit, aber auch Aufrichtigkeit vorhanden ist. Das ist nicht unsere Sache. Wir machen die Herzen nicht auf und können nicht beurteilen, was ihnen vorhanden ist. Ja, das heißt also, diese Menschen dann nicht verachten, nicht Shaitan übergeben, nicht Shaitan überlassen, sondern sie mithalten an dieser Arbeit, sie anerkennen. Natürlich auch dort, wo man belehren und verbessern kann, verbessern. Das gilt hier vor allem für die Person, die Autorität über diese Menschen hat. Ja, in einer Organisation zum Beispiel der Manager oder der Imam, je nachdem, auf welchem Niveau man arbeitet.